Was machst du als nächstes? Vollgas? Ja, nein, kein Vollgas. Vollgas? Nein, bitte kein Vollgas. Okay, Vollgas! Take both to the back. Schweiß, Abfahrt, Feelings, laut Musik, Bass. Stundenlanges Tanzen bis zur Vollkommenheit.